بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der Frage Nummer 127 und 128, wobei es um die Frage Al-Haud geht, das Wasserbecken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da bringt er wieder Beweise aus Koran und Sunna. Aus dem Koran bringt er die Sura Inna a'tayna kal-Kawthar, wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Und Al-Kawthar ist das Wasserbecken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aus der Sunna bringt, sagt er, darüber gibt es viele Hadithe, welche die Stufe At-Tawatur erreicht haben. Und darüber haben wir gesprochen. At-Tawatur ist die Anzahl, die so viele Überlieferer zusammenkommen, dass es unmöglich ist, dass sie sich auf eine Lüge eignen könnten. Davon eine, also eine Aussage: Am Tag des jüngsten Gerichts werde ich vor euch am Wasserbecken stehen. Und seine Aussage: Ich werde vor euch am Becken stehen und ich werde euer Zeuge sein. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, mein Becken in diesem Zustand zu sehen. Das ist ein bisschen schlecht übersetzt, aber also als ob ich schon das Becken vor mir sehen würde, sozusagen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Mein Wasserbecken ist so groß wie eine einmonatige Reise. Sein Wasser ist weißer als Milch. Sein Duft ist besser als der Moschus. Also der beste Geruch sozusagen. Und seine Trinkgefäße sind wie die Sterne am Himmel. Also es gibt genug davon. Wer davon trinkt, der wird niemals mehr durstig sein. Keiner wird danach mehr durstig sein. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam: Ich kam an einem Fluss an, dessen Seiten Zelte aus ausgehöhlten Edelsteinen sind. Und ich sagte: Jibril, was ist das? Er sagte: Das ist Al-Kawthar. Also seine Seitenzelte sind ausgehöhlte Edelsteine, Subhanallah. Also, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein eigenes Becken hat, und jeder Prophet hat ein Becken, so wie es in anderen Hadithen kommt. Aber natürlich das Becken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist das größte und das schönste. Und wer daraus trinkt von seiner Umma, der wird danach nie wieder durstig sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon trinken lassen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.